Irak, Libanon und Algerien haben große Zweifel an schneller, alleiniger Anerkennung der syrischen Opposition. Das Wetter. Heute ist es teils neblig, teils sonnig. Nur im Nordwesten und Norden dichte Wolken und etwas Sprühregen, 6 bis 12 Grad. Nachts teils gering bewölkt und klar, teils Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen plus 8 und minus 2 Grad. Die Aussichten? Morgen ist es in einigen Teilen neblig, sonst sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Von Bayern nach Berlin. Die Freien Wähler wollen in den Bundestag. Herzlich willkommen zum Länderreport. Am Mikrofon ist Julius Stucker.